Lektion 7. Übung A1. Hören Sie das Lied »Das Wandern« in zwei verschiedenen Vertonungen, als Volkslied und als Kunstlied. Das Wandern ist des Mösus, das Wandern ist des Mösus, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein, dem niemals fiel das Wandern ein, das Wandern, das Wandern. Und wandern.